Jetzt kommen wir zur Gefangenenrubrik. Wir haben ein Interview mit einer Gefährtin aus Belgien geführt, die uns was zum Widerstand gegen das Maxi-Gefängnis erzählt. You decided to take part in a struggle about Maxi-Prisons in Belgium. Du hast beschlossen, an dem Kampf gegen den Maxi-Knast in Belgien teilzunehmen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erzählen, worum es dabei geht. Okay, I will first say that what is this Maxi-Prison maybe, huh? Yeah. Okay, dann werde ich zu Beginn erzählen, was dieser Maxi-Knast ist. Es ist ein Begriff, den wir entwickelt haben und der soll zeigen, dass es ein sehr großer Knast wird, der größte in Belgien. Natürlich gibt es in anderen Ländern Knäste, die größer sind als dieser, aber da Belgien ein kleines Land ist, wird das der größte sein. Und was bedeutet das? It will be a prison for 1200 places. Ja, es wird ein Knast mit 1200 Plätzen werden und es wird ein Frauenknast, mehrere Knäste für Männer, ein Knast für Leute, die psychiatrisiert sind und einen Jugendknast drin geben. Sie wollen sogar noch ein Gericht reinbauen. Sie behaupten, sie wollen diesen Knast als Ersatz für die alten Knäste bauen, was wir aber nicht glauben. Aber um das Thema besser zu erklären, müssen wir ein bisschen der Geschichte zurückgehen, denn dieser Maxi-Knast, das ist nicht der einzige Knast, den der belgische Staat bauen will. Im Jahr 2008 haben sie beschlossen, 13 neue Knäste zu bauen. 4 von denen sind in der Zwischenzeit schon gebaut worden und gegen 2 von ihnen gab es einige Sabotageaktionen. Und dieser Maxi-Knast ist eben einer von diesen 13 Knästen. Because this maxi prison is not the only prison that the Belgian state wants to build. They in 2008 they decided to build 13 new prisons. 4 of them are already built in the meantime. And against 2 of them there have been some sabotage actions. And this maxi prison is one of these 13 prisons. And yeah, why did they Warum wollen sie diese neuen Knäste bauen? Ist irgendwas passiert? Well, first of all, the prisons in Belgium are overpopulated. They're really full. And in some quite recent past, but in the meantime it's not so recent anymore, but from 2005, let's say until 2011. Zuerst mal sind die Knäste in Belgien überbelegt. Sie sind wirklich total voll. In einigen ruhigen, vergangenen Abschnitten der jüngsten Vergangenheit, also so nah ist es auch wieder nicht, aber so zwischen 2005 und 2011 gab es hunderte von Riots und Aufständen, gelungene Flucht und so weiter in den belgischen Knästen. Offensichtlich hat der Staat ein wenig Kontrolle verloren und sie brauchten einen Plan, um mit den Menschen im Knast umzugehen. Denn wenn wir über diese Riots sprechen, ist nicht hin und wieder, es passiert auch heute hin und wieder ein Riot. Nee. Aber da kam ein Riot nach dem anderen. So hattest du in einer Woche Bilder von einem brennenden Knast, in der nächsten von einem anderen und eine Flucht und in der nächsten Woche und so weiter. It was one riot after the other. So you have one week images of a prison burning and then the next week of another one and then an escape in another one and so on and so on. Und warum ist das was Besonderes in Belgien? Wie würdest du das erklären, dass so viele Riots passieren? Denn in der BRD hört man doch recht selten von so etwas. But I think it was a combination between very hard conditions and some groups of guards pushing the inmates. Ich denke, es war eine Kombination aus sehr schlechten Bedingungen und einigen Gruppen von AufseherInnen, die die Gefangenen in ihre Wolte drückten. Denn es war normal, dass die Leute geschlagen werden und so weiter. Im Generellen sitzt du in Belgien 23 Stunden auf deiner Zelle, du hast keine Aktivitäten, es gibt einige Möglichkeiten zu arbeiten, aber die sind sehr begrenzt und so können nur ein paar Leute arbeiten und so weiter. Es gibt immer noch Knäste ohne Toilette in der Zelle, sodass du in eine Box scheißen musst. Und all diese schlechten Bedingungen und die harte Hand bei der Leitung der Knäste in Kombination mit einer rebellischen Haltung einiger Leute und dem Effekt, dass es in einem Knast passiert und dann Leute in anderen Knästen inspiriert werden, dasselbe zu tun, all das zusammen hat diese explosive Situation geschaffen. And this, all these bad conditions and hard way of ruling the prisoners, this in combination with some rebellious attitudes of certain people, and the effect of it happens in one prison and it inspires people in another prison to do the same. All this together created this explosive situation. Darum haben sie dann beschlossen, diese neuen Knäste zu bauen? To be able to better organize the prison system and so on. Okay. But what's also an important element, also concerning to us anarchists and our activities in all of these years, is that there is a link between the prisons and the neighborhoods. Ja, um das Knastsystem besser organisieren zu können und so. Ein wichtiger Teil war auch für uns AnarchistInnen und unsere Aktivitäten in all diesen Jahren, ist, dass es eine Verbindung zwischen den Knästen und der Nachbarschaft gibt, in denen wir aktiv sind. Denn es sind dieselben Leute, die in den Knast kommen und wieder raus, die wir auf der Straße treffen, wenn wir unsere Zeitungen verteilen und so. Und diese Verbindung wurde an manchen Stellen so gut sichtbar. Ich will ein konkretes Beispiel erzählen. Ich kann das Jahr nicht erinnern, ich denke so 2009 oder 2010 war es in einem Knast, dass die Aufseher streikten und die Polizei den Betrieb übernahm. Aber die Gefangenen mussten auf ihren Zellen bleiben, sie durften nicht rumlaufen und so. Es war in Brüssel und die Polizei folterte die Leute und als eine Antwort auf diese Folter gab es in der Nachbarschaft hunderte von Leuten, die die Polizeistation angriffen. Die Polizeistation von der Polizei, die die Leute im Knast folterte, als Rache für diese Folter. Am nächsten Tag gab es einen Knastaufstand in einem anderen Teil des Landes in Solidarität mit dem, was in Brüssel passierte. So, das ist es, worüber wir sprechen, über die Verbindung von drinnen und draußen. Und was an einem Platz passiert, kann etwas an einem anderen Platz auslösen. Of the same police zone as the police was torturing these people, as a revenge for the torture. And the next day there has been a prison riot in another part of the country in solidarity with what happened. So this is the kind of thing that we are talking about, like a link between inside, outside, and how what happens at one place can trigger something in another place. So that means that you das heißt, dass ihr auch tatsächlich direkten Kontakt zu den Leuten im Knast habt. There are comrades who have been having direct contacts with people, but it's not. Es gibt GefährtInnen, die direkten Kontakt mit den Leuten haben. Aber das hat nichts zu tun mit diesen Dynamiken. Wir sind Teil davon, aber nicht, weil wir Kontakt mit den Gefangenen hier oder dort haben. Sie haben Kontakt untereinander. It's they who have contact in between each other. Ja, ja. Okay. So, you said that you are doing that now for some years. Ja, okay, du hast erzählt, dass ihr das nun schon seit 7 Jahren macht. Vielleicht kannst du noch darauf eingehen, wie ihr begonnen habt, an diesem Kampf gegen den Maxi-Knast teilzunehmen. We were a group of comrades who decided to struggle against this Maxi-Prison. Because we were tired of going from one topic to another and because then it feels like you're just throwing something into the water and maybe it has some result, but you cannot really deepen out some perspective because you're it stays very isolated, everything what you do. Besides that, we also had already a struggle experience against the construction of a new deportation camp. Wir waren eine Gruppe von GefährtInnen, die beschlossen haben, gegen diesen Maxi-Knast zu kämpfen. Denn wir waren es müde, von einem Thema zum anderen zu springen. Denn dann fühlt es sich ja immer so an, als ob du was ins Wasser wirfst und vielleicht gibt es ein Ergebnis daraus, aber du kannst es nicht wirklich vertiefen, du kannst keine Perspektive entwickeln. Alles, was du tust, steht isoliert da. Außerdem hatten wir schon Erfahrungen im Kampf gegen ein Abschiebelager und einige von uns wollten was Ähnliches versuchen und es eben an den Stellen vertiefen, die im vorherigen Kampf fehlten. Beim Thema Maxi-Knast müssen wir zuerst sagen, AnarchistInnen haben in Belgien schon viele Jahre gegen Knäste gekämpft. Und auch weil wir dieses Thema mit vielen Leuten auf der Straße diskutieren konnten. Es ist ein Punkt, der viele betrifft, und wir haben nicht ein Thema gesucht, das keinen interessiert. Es ist ein Thema, das mit der Revolte verknüpft ist. Es hat sich gezeigt, dass in Belgien die Knäste dieser Ort sind. In Knästen gab es in den letzten Jahren viele Revolten. Wir haben diesen Kampf vor 2,5 Jahren begonnen, und ein anderer Grund, warum wir dieses Thema ausgewählt haben, ist, weil die Stadt selbst sich stark verändert. Sie säubern die Stadt. Der Staat versucht, die Stadt zu säubern und auch Securities, so stark es geht, seit Brüssel die Hauptstadt der Europäischen Union ist. Dennoch leben in der Stadt viele arme Menschen und sie müssen irgendwas mit diesen Leuten tun und sie leben von Aktivitäten, die meist nicht erlaubt sind. Was sie also tun, ist überall Kameras aufhängen, aber das ist ja in allen europäischen Städten ein bisschen so und sie wollen eben diesen Maxi-Knast bauen, denn sie wollen einen Teil der Bevölkerung loswerden. The state is trying to clean out the city and secure it as much as possible since it's the capital of the European Union. But there are many poor people living in the city and they have to do something with these people because they are living they're living on activities that are not legal generally. Mm-hmm. So what they do is that they're putting cameras everywhere, but this is the same a bit in all European cities. But they also want to build this maxi prison because they just want to get rid of a part of the population. So what would you say? Was würdest du sagen, wie ist es, einen lang angelegten Kampf zu führen, also einen Langzeitkampf zu führen? Du hast ja schon gesagt, was du nicht magst an den kürzeren Aktionen, aber keine Ahnung, also ich frage mich einfach, wie es ist, jedes Mal wieder Motivation zu finden, um an einem Thema dran zu bleiben. I wonder how it is to like every time have the motivation to keep on the topic and The thing is that, of course, sometimes you are a bit demotivated because it's long. Ja, es ist so. Manchmal bist du mehr motiviert, manchmal nicht, weil es ja so lange geht. Aber persönlich werde ich immer wieder überrascht, wie sich Dinge manchmal entwickeln, wie man immer mehr sieht, was auch noch zu dem gehört, zu dem Thema, an dem du arbeitest. Sogar, wenn du nicht noch schnellen Resultaten guckst, denn ich weiß, sowas gibt es nicht, so schnelle Resultate. Und ich weiß, oft sehen wir die Ergebnisse nicht einmal. Aber um ein kleines Beispiel zu geben, das Wort Maxi-Knast ist ein Wort, das wir erfunden haben, aber heute ist es im allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, weil wir so viel davon gesprochen haben und es gab viele Poster und so weiter und so weiter. Die Leute auf der Straße benutzen das Wort. Und das nur, weil wir die ganze Zeit am gleichen Thema arbeiten. Auf diese Art merkst du, dass das, was du machst, nicht sinnlos ist. Es hat tatsächlich einige Ergebnisse. Aber manchmal bist du natürlich müde, manchmal auch wenn du keine Ergebnisse mehr gesehen hast und dann wirst du demotiviert und dann merkst du wieder, ja, tatsächlich, es ist doch sehr schön. In this way you notice that what you do is not without sense. It does have some effect actually. Yeah, yeah. For example. But sometimes of course you are tired also because you want to see more effect and then you get demotivated, but then on other moments you suddenly realize, wow, actually it's really mm-hmm, nice. Mm-hmm, yeah. And you said that you're. Du hast gesagt, dass ihr das meiste nur in der Nachbarschaft macht? Ja, in einigen mehreren Nachbarschaften. Okay. And Und wie sieht das aus? Redet ihr mit den Leuten? Verteilt ihr Materialien oder wie macht ihr es? Basically what we do is educational activity. How to say it? It's just a word. We spread the proposal for our struggle. And this proposal is the self-organization and direct action against this project. What it means is like we try to make as clear as possible for as many people as possible. Ja, was wir machen, sind Aktivitäten zur Agitation. Wir verteilen den Aufruf für unseren Kampf und dieser Aufruf ist selbstorganisiert und mit direkter Aktion gegen dieses Projekt, also das Projekt Maxi-Knast. Es heißt, wir versuchen so viel wie möglich mit den Leuten und mit so vielen Leuten wie möglich zu machen. So ein Knast fällt ja nicht aus dem Himmel. Es braucht viele Leute, die für ihn arbeiten, um ihn zu bauen. Wie zum Beispiel ArchitektInnen, IngenieurInnen, die Baufirmen natürlich und all die politisch Verantwortlichen und so weiter. Und was wir im Wesentlichen sagen ist, wenn wir nicht wollen, dass dieser Knast gebaut wird, müssen wir die angreifen, die ihn bauen und ihre Arbeit erschweren. Diesen Aufruf verteilen wir auf Flugblättern, Zeitungen, Plakaten, Erklärungen, Transparenten, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Flyers, you say it in English? Newspapers, posters, graffiti, manifestations, banners, like all these kind of things, what you can imagine. Und wie reagieren die Leute darauf? Im Allgemeinen gut. Es scheint, dass nicht so viele Leute diesen Knast wollen. Many people who want this prison. Sollen wir vielleicht noch einmal über die neuesten Diskussionen, die ihr hattet, reden und wie die aktuelle Situation ist? Haben Sie den Knast jetzt schon angefangen zu bauen? Still didn't make the final decision. Apparently, I was also surprised, but I read this in the newspaper. Oh nein, sie haben immer noch nicht die endgültige Entscheidung getroffen. Offensichtlich, auch ich war etwas erstaunt, aber ich habe es vor einigen Wochen in der Zeitung gelesen. Vor kurzem kam es heraus in den Medien über einige direkte Aktionen, die in den letzten Jahren gegen die Verantwortlichen gemacht wurden, die nicht in den Medien gewesen sind während dieser ganzen Zeit, aber kürzlich wurde es dann veröffentlicht. Zum Beispiel gab es eine Brandbombe, die vor dem Haus eines Architekten gelegt wurde, und dies hat tatsächlich ein ganzes Medienspektakel ausgelöst, in dem begonnen wurde, über vergangene Aktionen zu sprechen gegen alle Verantwortlichen für diesen Knast. Wie soll ich das erklären? Es war in einer Situation, in der eine Kommission dabei war, zu entscheiden, ob sie eine Baugenehmigung erteilen oder nicht. A whole media spectacle where they started to speak about actions that took place against all of the responsibles of this prison. The thing is that, yeah, okay, how to explain all this? It was in a situation where there was a commission that was going to decide if they would give a building permission or not. Für diesen Maxi-Knast. Just before it happened that this architect started to talk, this architect who had this fire, started to talk in the media. And the media started. Ja, und davor begann dieser Architekt, der Architekt mit dem Feuer, begann in Medien zu sprechen. Und die Medien begannen, über all die Aktionen gegen diesen Knast zu berichten und so. Und so weiter. Aber dann war diese Entscheidungskommission, und ein paar Nächte bevor diese Kommission zusammengekommen sollte, haben einige Leute Graffiti an ihre Häuser gemalt, um zu sagen, dass sie Kollaborateure des neuen Knastes sind. Und dies hat so eine Panik ausgelöst zwischen diesen Leuten, dass einer von ihnen seinen Job an den Nagel gehängt hat. Was ziemlich verrückt ist, wenn es wahr ist, denn es steht in der Presse, so weißt du nie, ob es wirklich so ist oder nicht. Und am Tag der Kommission, jeder kann auch dahin gehen im Übrigen zu so einer Kommission, um zuzusehen, aber sie hatten es voll mit Polizei gestellt und die Leute aus der Kommission waren tatsächlich fast im Dunkeln, sodass die JournalistInnen, die da waren, ihre Gesichter nicht filmen konnten, sodass die Leute nicht sehen können, wer die Leute aus dieser Kommission sind. They put it full of police and the people of this commission were actually put almost in the dark, so that the journalists who came there couldn't film their faces. Really? So that people wouldn't see who are these people in this commission deciding. I mean, how did they do that? Wie haben sie das gemacht? Haben sie das Licht ausgeschaltet? Lamps off or? Yeah, because when the journalists were gone, they put it on and there was this lamp. Okay. And the same day, actually, which is funny, there was an action that took place that people went inside of the building where they have this maquette. Mm-hmm. I don't know how to say this in English. Maquette. What is maquette? Maybe it's like when you build something, you first they make they make it. Ja, die JournalistInnen, als die dann weg waren, haben sie das dann wieder angemacht. Und am selben Tag gab es einige Aktionen, an der Leute das Gebäude gegangen sind, in der das Modell für den Knast ausgestellt war und das haben sie dann zerstört. Und es kam auch in die Medien, denn die Medien waren so, was geht abmäßig? Was ist all das? Und nach der Aktion haben sie aufgehört zu berichten. Es waren ein paar Tage von Medienpräsenz und danach war wieder Stille. Und dann, natürlich, folgten ein paar Hausdurchsuchungen in einigen Häusern von GefährtInnen und auch in der Passage, einem Ort, den wir in der Nachbarschaft eröffnet haben, in der wir oft sind und denen die Leute gehen können, um sich zu treffen, Neuigkeiten auszutauschen über den Kampf, sich kennenzulernen, sich zu koordinieren, Poster mitzunehmen und so. Aber in dieser Passage haben sie eine Hausdurchsuchung gemacht und sie haben diese Razzien mit dem Vorwurf Beteiligung an terroristischen Taten. Das basiert tatsächlich auf der Behauptung, du schreibst das in deinen Publikationen, du redest darüber in deinen Diskussionen, packst es auf deine Poster, also wollen wir dich bestrafen für das, was du sagst. Und natürlich, nicht nur das, was wir sagen, natürlich wollen sie den ganzen Kampf zerstören, denn sie sind ganz offensichtlich angenervt. Aber sie haben beschlossen, uns an diesem Punkt anzugreifen, denn das ist sehr leicht für sie, denn niemand versteckt sich. Es wird nicht einmal versteckt, dass man Zeitungen macht, dass vorgeschlagen wird, die Verantwortlichen zu belästigen. With the accusation of incitement to terrorist acts. Mm-hmm. So actually it's based on the fact of you are writing this in your publications, you are talking about this in your discussions, you're putting it on your posters, so we want to punish you for what you say. And of course, it's not just of what we say, because it's the whole struggle, of course, that they want to get rid of, because mm-hmm. they are annoyed by it, mm-hmm. obviously. Mm-hmm. But they decided to attack us on this point, because it's also very easy for them, because nobody is hiding. At least there are comrades not hiding the fact that they are making newspapers and that they are proposing to harass the ones responsible. Ich finde, es klingt schon ganz gut, dass sie beginnen, sich vor den Sachen zu fürchten, die abgehen, und es zeigt, dass es Sinn macht, gegen diesen Knast zu kämpfen. Like it makes sense to struggle against this prison, and there's stuff going on at least. Mm. And they don't like it, and other people are interested by it. So, I mean, I want to say the state doesn't like it, but the people we meet, they are interested in it. So, now we are in a period in which we are discussing a bit what we will be up to in the coming months, like some perspective. Ja, sie mögen es nicht und andere Leute interessieren sich dafür. Ich wollte sagen, der Staat mag es nicht, aber die Leute, die wir treffen, die sind daran interessiert. Also, ja, nun sind wir in einer Phase, in der wir diskutieren, was wir in den nächsten Monaten machen werden. Ein wenig auf Perspektivsuche, denn an einem Tag werden sie zum Beispiel anfangen, diesen Knast zu bauen. Und wir wollen daran denken, wie wir sie in eine Situation bringen können, in der die Dinge außer Kontrolle geraten. Ja, wie erkläre ich das? Dieser Knast wird gebaut werden, wenn die Leute akzeptieren, dass er gebaut wird. So müssen wir immer nach Wegen suchen, den Leuten vorzuschlagen, dagegen zu handeln und zu zeigen, dass sie diese nicht akzeptieren, in eine aufständische Situation gehen und so. Aber wenn es auf einem kleinen Level sein kann, wenn die Leute beginnen, Barrikaden auf der Straße zu bauen, würde man sagen, das macht keinen Sinn. Sie bauen den Knast dort und auf der anderen Seite der Straße brennt die Straße. Aber es ist von Bedeutung, denn es schafft eine Situation, die für die Polizei kompliziert zu kontrollieren ist. Situation, like, even if it can be on a micro level, if people start putting barricades in the street, you would say like, oh, it doesn't make sense. What does, they're building the prison there, and on the other side of the city, people are putting fire on the street, or it doesn't matter. Yeah, it does matter, because it creates a kind of situation more difficult to control for the police. And ja, ich denke, das macht Sinn. Es ist etwas, das klappen könnte, wenn du versuchst, den Leuten zu zeigen, was abgehen könnte, es sie vielleicht zu motivieren, gegen diesen Knast aufzustehen. Act against this prison. Yeah, they have to anyway, because it's built for all of us. Ja, irgendwie müssen sie, denn es wird für uns alle gebaut, und wenn wir nichts dagegen tun, werden wir drin sitzen. Auch das ist Teil des Problems. Ja. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Schlusssatz.